Doch ein anderes musikalisches Klima als vor den Nachrichten. Die zweite Soundcheck-Stunde mit raren Live-Namen konzentriert sich auf die 90er Jahre. 25 Jahre nach Auftauchen der ersten echten Bootlegs, 6 Jahre nach Beginn der Welle von legalen, aber nicht autorisierten Live-Mitschnitten, taucht noch immer viel Neues aus dieser Richtung in den Katalogen der Vertriebe oder in den Plattenläden auf, wenn auch durch höchstrichterliche Entscheidungen nicht alles mehr angeboten werden darf. Das waren gerade Sonic Youth mit dem Titel Drunken Butterfly, der 1992 in den USA mitgeschnitten wurde. Ein Titel ihrer vorletzten, damals gerade aktuellen Studioplatte Dirty. 100% Sonic Youth heißt diese Live-CD und sie bestätigt mir meinen Eindruck von Sonic Youth Deutschland-Tour aus demselben Jahr 1992. Ich habe damals die Band in Berlin das erste Mal live gesehen und in meinen Ohren klang das doch trotz Grunge und so weiter ziemlich radikal. Manche, die die Band schon früher erlebt hatten, zeigten sich aber enttäuscht. Radikal könnte man auch die Aussagen von Ice-T und Bodycount nennen. Und da kann so eine Live-CD auch zu einem politischen Dokument werden. Die Kontroverse um den Song Copkiller ist ja hinlänglich bekannt. Und wer als Außenstehender, der vielleicht nicht die Neigung verspürt, in ein Ice-T-Konzert zu gehen, doch mal mitbekommen will, wie dieser Titel live angekündigt und gespielt wird, der kann das auf der CD Bodycounts in the House hören. Gefallen tut mir die Inszenierung der alten Spirale Gewalt gegen Gewalt allerdings gar nicht. Musikalisch gibt's aber einige gepfefferte und clever arrangierte Metal-Hip-Hop-Fusionen. It's called Voodoo. Ice-T und Buddy Count mit Voodoo, live 1992 in Baton Rouge, Louisiana. Das alljährliche Jazz-Festival in Montreux in der Schweiz ist zu einer beliebten Quelle auch von inoffiziellen Live-CDs geworden. Vermutlich Rundfunkaufnahmen sind es, die auf Montreux-Live-Scheiben von Santana, Tracy Chapman oder Buddy Guy zu hören sind. 1992 gab dort auch eine Vertreterin der neuen Singer-Songwriterin-Schule ein Konzert, Tori Amos. Nur vom eigenen Klavierspiel begleitet, sang sie ihre Lieder, aber auch zwei Kompositionen von Bands, die sonst eher für lautstarke Musik zuständig waren. Aber schließlich gelang es John Cale ja auch, aus Elvis' Heartbreak Hotel ein Kunstlied à la Schubert und Co. zu machen. Tori Amos also live in Montreux 1992. Thank you. war zunächst Tori Amos mit ihrer Uminterpretation von Nirvana's Smells Like Teen Spirit und danach Nirvana im Original. Scentless Apprentice hieß diese Nummer, die 1993 in Seattle aufgenommen wurde. Nirvana hatten zwar gleich einige Songs vom Schnittmuster à la Teen Spirit im Repertoire, bei anderen Nummern, wie der gerade gehörten, ging es dann aber auch ziemlich dissonant und abgefahren zur Sache. Möglicherweise ist eine kleine luxemburgische Firma mit dieser Nirvana-CD Live in Seattle 93 Nirvanas Vertragslabel um einige Wochen zuvor gekommen. Unlängst stand zu lesen, die nach dem Selbstmord von Kurt Cobain verbliebenen Mitglieder Chris Novoselic und Dave Grohl hätten von einem 93er Seattle-Konzert ein Live-Doppelalbum zusammengestellt, das im Oktober erscheinen soll. Auch der Mitschnitt eines MTV Unplugged-Konzerts von Nirvana soll später offiziell veröffentlicht werden. Und natürlich sind auch diese Aufnahmen schon bei mindestens einer kleinen Firma legal oder halblegal erschienen. Vermutlich wird sich aber kein Nirvana-Fan davon abhalten lassen, die womöglich soundtechnisch verbesserten offiziellen Ausgaben auch noch zu kaufen. Das kann also nicht der wesentliche Punkt der Klagen über Verluste bei den großen Firmen sein. Noch einmal die härtere Fraktion aus den USA, diesmal wieder mit einem Bein im Hip-Hop-Lager. Rage Against the Machine, live 1993. With a fist full of steel. bullet ball. Yeah, it rolls along on a wheel with my mind full of fire and your fist full of steel. So if the vibe was suicide, then you would push the button. What if you're bowing down? Then let me do the fire. Rage Against the Machine mit Fistful of Steel von der CD Township Rebellion. Ich habe noch eine weitere Live-CD von Rage Against the Machine gefunden und beide klingen wirklich überzeugend. Es gibt einige unerhörte Gitarren-Eskapaden darauf und die Band kann auch geschickt mit Lautstärke-Schattierungen umgehen. Jetzt wird aber nochmal richtig schön gesungen in der zweiten Soundcheck-Stunde, obwohl es bei Living Colors akustischer Version von Open Letter to a Landlord um profitsüchtige Vermieter geht.

dead. Spin doctor, shut. It's oh so sad. What time is it? 4:30. It's not late. No, no. Just early, early, early. It's my bed and my turn. Ain't got no. John Popper from the Blues Traveler. Zunächst Living Color mit Vernon Reed an der akustischen Gitarre statt der sonst üblichen elektrischen Bratgitarre bei einem Konzert in Hilversum, Holland vom 14. Februar 1993. Sechs Songs der italienischen Live-CD Four Never Satisfied Friends haben diesen Unplugged Touch. Die restlichen 9 Titel von Living Color wurden bei 3 Festivals mitgeschnitten. Zum Teil aber sind das nur die elektrischen Versionen der Unplugged Titel. Nach Living Color dann What Time Is It von den Spin Doctors, live 1992 in New York. Ein Titel mit viel Platz für Improvisation und den exzellenten Gastsolisten an der Mundharmonika. Auch von den alten Helden gibt es, sofern sie noch aktiv sind, Mitschnitte aus den 90ern. Letztes Jahr tourte Neil Young mit Booker T. Jones als Big Light Band. 2 Live-Alben, eines davon eine Doppel-CD, die aus dem Publikum heraus mitgeschnitten wurde, liegen mir von dieser Tour vor. Die Gitarrenorgien von Neil Young brutzeln nach wie vor kräftig, nur leider bestätigen diese beiden Alben auch den Eindruck vor Ort. Booker T's Orgelspiel wurde von den Leuten am Mischpult kaum zur Kenntnis genommen. Bei dieser wunderbaren Version von Only Love Can Break Your Heart sind aber auch einige schöne Melodien von Booker T's Orgel zu hören. Neil Young mit Booker T and the MGs live am 3. Juli in Belgien. Ein Ausschnitt aus der CD Ride My Motorcycle, die aus Luxemburg kommt. Natürlich gibt es gewichtige Einwände gegen Bootlegs. Bei den echten Boots erhielten die Musiker nicht einmal GEMA oder verwandte Abgaben seitens der Hersteller. und der Anspruch der Musiker, selber über die Qualität und Auswahl der zu veröffentlichenden Songs zu achten, ist natürlich auch nachvollziehbar. Die Krokodilstränen der großen Plattenfirmen allerdings weniger. Wenn dabei aber ab und zu so eine Perle wie John Lee Hookers Boogie Chillen vom 90er Montreux Jazz Festival zugänglich wird, dann kann ich eigentlich schon wieder nichts mehr gegen die unautorisierten Live-Platten sagen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit John Lee Hooker und seiner heißen Band. Ride. We're gonna put it Do you feel it? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel alright? Do you feel alright? Do you hear you say yeah? Do you hear you say yeah, yeah? Say yeah, yeah. Say yeah, yeah. A little bit higher. Do you wanna go higher? Do you wanna go higher, higher? A little bit high, a little bit high. Brr, brr, brr. Hey, hey. the zone. Yeah, the zone. Time to take. Dig a dump. Dig a dump. Got so high. Had to take it on. Had to take it on. Had to take it on. King of the boogie!